Okay. Schön. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte Ihre Daten notieren. Danach besprechen wir Ihre Beschwerde. Okay? Ja, also ich bin mit meiner Mutter hier, ja, und Okay. ihr geht es überhaupt nicht gut. Aber sie wollte selber nicht zum Arzt gehen. Und ja, warum nicht? Sie hört sehr schlecht. Und dann hat sie Okay. immer das Gefühl, dass sie nicht verstanden wird. Und darum bin ich jetzt mitgekommen und kann Ihnen ein bisschen was über meine Mutter erzählen. Und ich mache mir wirklich große Sorgen um sie. Okay, das ist sehr gut, dass Sie dabei sind. Und erstmal, wie heißt Ihre Mutter? Meine Mutter heißt Gerda Mais. Könnten Sie bitte Ihre Mutters Name buchstabieren und Vor- und Ja, der Nachnamen beide? Vorname ist Gerda und der Ja. Familienname ist Mais, Mais. Okay, Frau Mais. Und Ihr Name ist auch Frau Mais, ja? Nachname. Nein, ich bin verheiratet. Ich Okay. heiße Thomas mit Nachnamen. Okay, Frau Thomas. Wie alt ist Ihre Mutter? Ja, sie ist, also ich habe das auch geschrieben. 76 Jahre ist sie alt, ja, genau. Und wann genau ist sie geboren? Am 12. Februar 46. Okay. Wie groß ist sie? Ach ja, also ich meine, sie war immer so 1,68. Ja, ich meine, da steht so im Pass drin, ja. Okay, und wie viel wiegt sie? Also ich war letztens mit ihr beim Hausarzt und da hat sie 72 Kilo gewogen. 72 Kilo. Okay, ist Frau Mais verheiratet? Ja, sie ist verheiratet. Mein Vater lebt noch. Aber ist natürlich auch schon älter und der wollte jetzt nicht mitkommen heute. Okay, Frau Thomas, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch eine Schwester. Okay, Sie sind zwei dann. Und was war Ihr Beruf? Was war Meine die Mutter. Mutters, ja, Ihre Der Beruf meiner Mutters Mutter, Beruf, ja. genau. Oh, bis zur Rente hat sie im Finanzamt gearbeitet als Angestellte. Obwohl, da hat ihr das dann mit den Hörproblemen schon ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Ja, ich verstehe. Okay, und was für Beschwerde hat sie? Ja, also gucken Sie, meine Mutter ist wirklich ganz elend. Sie hören ja, dass sie hustet ganz schrecklich. Und sie hat auch Fieber und sie sagt jetzt auch, dass der Husten ihr wehtut. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Das war jetzt schon seit 4 Tagen. Und ich habe das Gefühl, das wird irgendwie immer schlimmer. Und nachts, also wir wohnen in der Nachbarwohnung und ich höre sie durch die Wände durch, höre ich dieses schreckliche Husten. Und ich habe auch das Gefühl, sie schläft überhaupt gar nicht gut. Und nach dem Essen ist es auch ganz schlimm. Da hustet sie, also da denkt man, sie hat irgendwie sich verschluckt oder so. Aber eigentlich ist sie vorsichtig. Aber sie ist wirklich ganz, ganz eingeschränkt im Augenblick. Okay, Und wir und haben ihr natürlich ein bisschen Hustensaft gegeben und auch so einen Hustenlöser. Aber das hat alles überhaupt nichts gebracht. Und ich habe jetzt so das Gefühl, es geht ihr mit jedem Tag ein bisschen schlechter. Und ja, jetzt habe ich gedacht, muss ich doch wirklich mal mit ihr hier zu Ihnen kommen. Okay, Sie haben gut gemacht. Und Sie haben schon gesagt, seit 4 Tagen sind die Husten schlimmer geworden. Seit wann hat sie diese Beschwerden? Genau. Ja, also seit 4 Tagen hustet sie überhaupt, aber jetzt ist es eben seit gestern, würde ich sagen, eben so schlimm geworden, dass sie so schlapp ist und dass sie auch so hohes Fieber hat. Ne? Haben Sie die Fieber gemessen von Ihrer Mutter? Ja, ich muss mal eine Sekunde. Irgendwo habe ich das Fieber. Sekunde. So nicht. Ja, Fieber über 40, genau. Ja. Also, also gestern Abend hatte sie über 40 Fieber. Und da habe ich schon ein bisschen Schreck bekommen. Okay. Und ich meine, ich bin da noch mal drüben gewesen bei ihr, weil ich mir so Sorgen gemacht habe. Also da war sie auch ganz verschwitzt. Ich habe ihr dann noch mal ein neues Nachthemd angezogen. Und also sie saß da wirklich im Bett und hat geröchelt. Also das war ein bisschen beängstigend. Okay, hat sie irgendwelche Medikamente gegen Fieber eingenommen? Gegen das Fieber habe ich ihr jetzt nichts gegeben, nur gegen den Husten. Okay. Außer Husten und Fieber, hat sie Atemnot? Ja, also schon, also sie zieht schon wirklich so nach Luft, ne? Mhm. Man hat das Gefühl, dass sie sich quält beim Husten. Okay. Wissen Sie, ob sie unter Brustschmerzen leidet? Hat sie es nicht so richtig gesagt, aber sie fasst sich da so hin. Insofern denke ich schon, dass ihr das weh tut. Ne? Hm. Wo genau tut weh? Wissen Sie? Ja, dass sie so beim Husten sich so mit der Faust auf das Brustbein, ja, sozusagen. Okay. Als ob sie da irgendwie so einen Gegendruck ausüben will, ne? Okay. Und Sie haben auch gesagt, nach dem Essen besonders ist die Husten schlimmer. Mhm. Also hat sie Schluckbeschwerde beim Essen oder Trinken? Nee, das eigentlich nicht. Also normalerweise kommt sie völlig gut klar beim Essen, aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass es nach dem Essen besonders, dass sie da besonders doll hustet. Was meinen Sie nach dem Essen? Nach ungefähr um nach wann? Nein, so unmittelbar nach dem Essen, ne? Okay. Sonst ist sie in der letzten Zeit gereist? Nein. Zurzeit kann man ja eigentlich nicht gut verreisen und die beiden sind sehr häuslich. Okay. Ist sie vollständig geimpft? Ja, klar. Ja. Gegen Corona ist sie auch geimpft. Ja. Mhm. Okay. Und ist Ihnen aufgefallen, dass sie geschwollene Beine hat? Nein, das kenne ich eigentlich nicht von ihr. Mhm. Nein. Okay, also möchten Sie noch etwas hinzufügen Ihre aktuelle Beschwerde? Na, ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel beschrieben dazu. Ich denke mal, ja, das andere müssen Sie dann untersuchen, was Sie rausfinden können. Ne? Ja, natürlich mache ich nach der Untersuchung. Aber vielleicht noch wichtig ist, dass sie tatsächlich bei dem Husten auch ordentlich Schleim produziert. Ach so, ja. Okay, Schleim. Das ist so gelbliches Zeug, was da rauskommt. Das sieht also nicht gut aus. Okay, könnten Sie mir sagen, wie ist die Farbe von Auspuff? Ja, sagte ich gerade, gelb, ne? So gelblich. Gelblich. Ist Ihnen aufgefallen, dass in Auswurf Blut gibt? Nee, also was ich gesehen habe, nicht, nein. Nein, okay. Okay. Also leidet sie an chronischen Erkrankungen wie Zuckerkrankheit? Naja, in dem Alter, wissen Sie, da hat man schon ein bisschen was. Sie hat schon ewig lange einen Zucker. ne? Mhm. Schon seit 30 Jahren. Und natürlich hat sie auch ein bisschen Bluthochdruck, ne? Also warum? Und wegen des Zuckers war sie auch in den letzten paar Monaten war sie zweimal im Krankenhaus, weil das ein bisschen entgleist war. Aber eigentlich war sie jetzt wieder stabil die letzten Wochen. Geht sie regelmäßig zum Endokrinologen oder? Klar. Naja. Okay. Und die Zucker ist unter Kontrolle eingestellt, gut eingestellt? Ja, normalerweise. Was da jetzt war, dass sie da vor im letzten halben Jahr zweimal in die Klinik musste. Vielleicht hat sie ein bisschen gesündigt oder was weiß ich, ihre Tabletten vergessen. Ich weiß es nicht. Aber okay. Jedenfalls ging es ihr da eine Weile mal nicht so gut und dann musste sie eben ins Krankenhaus, aber danach war es wieder okay. Okay, und seit wann leidet sie Bluthochdruck? Das hat sie schon bestimmt 25 Jahre. 25 Jahre. Also Sie haben auch gesagt, sie ein Hörproblem hat. Wissen Sie, welche Diagnose wurde bei ihr festgestellt? Nein, ich weiß nur, dass sie irgendwann das gemerkt hat, dass sie nicht gut hört und dass sie dann mit einem Hörgerät versorgt worden ist. Aber damit kann sie sich nicht so gut anfreunden. Und deswegen. Vielleicht Altersschwerhörigkeit, ja? Ja, denke ich mal, ja. Okay. Ist sie schon mal operiert worden? Nee, so viel ich weiß nicht. Nein. Okay. Und gibt es in Ihrer Familie wesentliche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Also bei Ihren Großeltern? Bei meinen Großeltern, jetzt muss ich richtig zurück überlegen. Ja. Also ich weiß, dass der Großvater auch immer den Blutdruck messen musste. Der hatte, glaube ich, auch ein bisschen erhöhten Blutdruck, aber der ist eigentlich auch ziemlich alt geworden. Und Ihre Mutter ist tatsächlich an Brustkrebs gestorben. Brustkrebs. Und sind Sie gesund und oder Ihre Geschwister auch? Ist Ihre Geschwister ja, wir sind beide gesund. Ja, meine Schwester und ich, wir sind gesund, ja. Okay, geht sie regelmäßig zum Frauenarzt? Regelmäßig würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also man muss sie so ein bisschen, ja, so wie ich jetzt eben sie auch hierher begleitet habe. Mhm. Ne? Ich muss sie so ein bisschen schubsen, dass sie geht, aber hin und wieder, also alle paar Jahre kriege ich sie auch zum Gynäkologen. Erinnern Sie sich, wann war die letzte Kontrolle? Wann die letzte Kontrolle war? Genau. Oh, das ist bestimmt 2 Jahre her. Aber da war eigentlich alles in Ordnung. Gut. Okay. Schläft Frau Mais gut? Hat sie Probleme beim Schlafen? Normalerweise schläft sie eigentlich ganz gut. Mhm. Aber jetzt, diese Nächte, hat sie gar nicht gut geschlafen. Okay, wegen Husten, ja? Ja, genau. Okay, und wie ist Ihr Appetit? Also zurzeit schmeckt sie überhaupt nicht. Normalerweise isst sie eigentlich ganz gut. Und das ist auch wichtig, weil die beiden in Gesellschaft sind. Ne? Also Vater und Mutter zusammen, sitzen zusammen und dann schmeckt es ihr wohl ganz gut. Aber jetzt in diesen Tagen schmeckt es ihr nicht. Da isst sie gar nicht gut. Okay. Hat sie in der letzten Zeit Gewicht verloren? Ja, das kann sein. Also ich kann das nicht so genau verfolgen, weil ich sie natürlich nicht morgens jeden Tag auf die Waage stelle. Ne? Ja. Aber kann schon sein, dass sie ein bisschen abgenommen hat, weil sie die letzten Tage wirklich nicht viel gegessen hat. Also passt ihre Kleidung noch? Ja, die passt schon noch. Also zugenommen hat sie sicherlich nicht. Vielleicht hat sie ein bisschen abgenommen. Kann sein. Und hat Frau Mais Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Ja, also hin und wieder mal so ein bisschen Probleme mit Inkontinenz, was Frauen in dem Alter halt so haben, aber eigentlich unauffällig, würde ich sagen. Also, gibt es etwas, was Frau Mais mental belastet oder seelisch belastet? Ja, vielleicht leidet sie unter ihrer Schwerhörigkeit. Das kann natürlich gut sein. Aber eigentlich mit meinem Vater ist sie gut eingespielt. Die kommen gut zurecht. Und ich glaube, die kann eigentlich ganz zufrieden sein. Und ist, glaube ich, auch froh, dass sie nicht mehr arbeiten muss, dass das alles ein bisschen ruhiger geht. Gut. Also, sie hat Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Nimmt sie dagegen regelmäßig Medikamente ein? Ja, klar, natürlich. Also sie nimmt Metformin ein. Wie viel Milligramm? Ich meine 1000 nimmt sie ein. Eine morgens und eine abends. Okay. Und was noch? Dann nimmt sie HCT 12,5, eine morgens. Und Ramipril nimmt sie auch noch, 10 Milligramm morgens und abends. Okay. Nimmt sie bei Bedarf Medikamente ein? Ja, also Sie haben schon gesagt, die Hustensaft und Hustenlöser. Ja, also den Hustensaft, das ist sowas, was ich aus dem Drogeriemarkt gekauft habe. Mhm. Und das ACC, das nehme ich selber immer, wenn ich Husten habe. Da habe ich ihr mal jetzt so Brausetabletten aufgelöst. Aber das hat nicht so richtig viel gebracht. Mhm. Nimmt noch etwas? Naja, also was weiß ich, wenn sie mal Kopfschmerzen hat oder irgendwie so, dann nimmt sie wohl mal Aspirin, was wir alle so mal nehmen, ne? Wie oft nimmt sie die Aspirin? Ach, nicht oft. Was weiß ich, ein-, zweimal im Monat, glaube ich. Okay. Also, wissen Sie, Sie wissen natürlich, aber raucht sie? Nee, sie hat nie geraucht. Gott sei Dank, ja. Trinken Sie Alkohol? Ganz selten mal. Wenn wir mal eine Familienfeier haben oder wenn Besuch kommt oder so, dann trinkt sie mal ein Glas Wein mit. Aber normalerweise nicht, nee. Okay. Und nimmt sie Drogen? Nee, also das nun wirklich nicht, nein. Das ist gut. Okay. Ist bei ihr Allergie bekannt? Nein, also kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwas jemals war. Wir haben in der Familie alle keine Allergien. Nee, also bei ihr ist nichts, nicht, dass ich wüsste. Oder hat sie irgendwelche Lebensunverträglichkeiten? Lebensmittel? Nö, sie kann alles essen eigentlich. Eigentlich kann sie alles essen. Sie mag vielleicht nicht alles, aber sie kann alles essen, ja. Also ihr habt noch eine Frage über ihre aktuelle Beschwerde stillen. Hat sie Herzprobleme wie Herzrasen oder Herzklopfen? Hat sie jetzt nicht gesagt. Würde ich nicht ausschließen, weil sie sich so an die Brust fasst, ob sie da mehr wegen Schmerzen mehr oder ob sie das Gefühl hat, dass ihr irgendwie da das Herz wehtut, weiß ich nicht. Das müssten Sie vielleicht bei der Untersuchung rausfinden, genauer. Okay. Und hat sie schon mal solche Beschwerden gehabt oder ist das erste Mal aufgetreten? Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie schon mal so elend war. Nein. Mhm. Also klar hat sie mal eine Erkältung gehabt und mal ein paar Tage gehustet. Deswegen haben wir das jetzt auch am Anfang gar nicht so schwer genommen. Aber als dieser Husten so schlimm wurde und auch eben das Fieber so hochgegangen ist und sich ihr Allgemeinzustand so verschlechtert hat, da haben wir halt gesagt, Mensch, jetzt müssen wir aber doch mal mit ihr ins Krankenhaus gehen. Ne? Okay, also Frau Thomas, habe ich meinerseits die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie dazu etwas ergänzen oder haben Sie Fragen? Ja, ich habe Ihnen ja so viel erzählt, ich glaube, jetzt wüsste ich ja natürlich nur gerne, was Sie mit ihr machen und ob sie im Krankenhaus bleiben muss. Also Frau Thomas, Frau Mais hat sehr hoch Fieber, deswegen müssen wir unbedingt die Fieber senken. Deswegen geben wir sofort ein paar Medikamente. Aber erst, ich möchte erstmal die körperliche, möchte Frau Mais erstmal körperlich untersuchen. Danach, wir brauchen noch ein paar weitere Untersuchungen. Also jetzt kann ich nicht Ihnen genau sagen, was sie hat. Deswegen brauchen wir eine Blutuntersuchung. Also ich nehme ihr Blut ab und ich schicke euch zum Röntgen. Ich brauche auch eine EKG-Untersuchung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gegebenenfalls, vielleicht je nach Befunde, können wir auch eine CT-Untersuchung durchführen. Ja? Also was für eine Untersuchung? Also Lungen-CT. Ein CT, ah ja, okay. Mhm. Genau. Mhm. Und danach natürlich besprechen wir, was sie genau hat. Ja, ja, okay, gut. Alles klar. Okay. Hat jemand Fragen? Alle sind erschlagen. keiner traut sich, was zu fragen. Aber ich glaube, das war auch wirklich sehr, sehr vollständig. Okay. Brauchst du noch eine Minute? Eine Minute, ja. Ja, ja, alles gut. Sie können einen Schluck Wasser nehmen. Genau. Eigentlich habe ich ja Glück gehabt, dass das eine Fremdanamnese war, sonst hätte ich zwischendurch immer so husten müssen. Ja. Und so einen ganz leidenden Eindruck machen. Okay. Ich bin bereit. Here we go. Alles klar. Guten Tag, Frau Beerstin. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Oh ja, wen haben Sie denn gesehen? Also es geht um Frau Mais. Ihre Tochter ist dabei und ihr habt die Anamnesegespräch mit ihrer Tochter durchgemacht. Frau Mais ist 76 jährige Patientin und 72 Kilo, 168 Zentimeter groß. Also sie klagt über seit 4 Tagen Husten. Und im Laufe der Zeit verschlechtert sich der Husten. Der Husten? Der Husten. Und sie hat auch Fieber. Gestern Abend hat die Temperatur 40 Grad gemessen. Und der Husten verschlechtert sich besonders nach dem Essen. Und dabei gibt es auch gelbliche Schleim. Und sie hat auch als weitere Beschwerden, nennt sie Hüstner. Und das war's. Und wie ist es in der Nacht? Nachts, sie kann nicht gut schlafen. Und warum nicht? Warum? Wegen der Husten. Wegen des Hustens, ja. Wegen des Hustens. Ja, im Liegen muss sie so schrecklich husten, ne? Okay, genau. Gut. Genau. Also, beim Husten hat sie auch Brustschmerzen hinter dem Brustbein. In der Vorerkrankung gibt es Diabetes mellitus seit 30 Jahren und dagegen ja, hat sie zweimal im Krankenhaus geblieben, weil Entgleisung, ja. Und okay. Zuckerentgleisung. In welchem Zeitraum? War sie zweimal im Krankenhaus? Ich habe das nicht gefragt, aber bei der Untersuchung frage ich. Okay. Und sie hat auch arterielle Hypertonie seit 25 Jahren. Und sie hat auch Presbyakusis. Und in der Familienanamnese liegt beim Vater arterielle Hypertonie und bei der Mutter Mammakarzinom vor. Gynäkologische Anamnese ist unauffällig. Wegen des Hustens kann sie nicht gut schlafen und ihr Appetit ist auch nicht gut seit 4 Tagen. Und sie hat auch Inkontinenz. Sie nimmt regelmäßig Metformin 1000 Milligramm morgens und abends und Hydrochlorothiazid 2,5 Milligramm morgens und Ramipril 10 Milligramm morgens und abends. Bei Bedarf nimmt sie Hustenlöser und Hustensaft, aber das hat ihr nicht geholfen und sie nimmt auch bei Bedarf Aspirin-Tabletten 2x im Monat ungefähr. Nein. Okay. Sie ist nicht Raucherin und trinkt nicht viel Alkohol, also ein Glas Wein pro Monat vielleicht. Und sie ist nicht allergisch gegen etwas. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von Pneumonie aus. Differentialdiagnostisch kommen zum Beispiel ein Bronchitis oder ein Pulmonellembolie in Betracht. Um meinen Verdacht zu bestätigen, würde ich erstmal die Patienten körperlich untersuchen. Worauf achten Sie da besonders? Beim körperlichen Untersuchen natürlich die wichtigste ist Auskultation, dann höre ich die Patienten ab und beim Lungen können wir Rasselgeräusche abhören und vielleicht Strido kann man auch erkennen. Und was noch? Ja. Atemfrequenz vielleicht noch, ne? Atemfrequenz. Tachypnoe. Ja, können wir auch das Herz abhören, ob alles in Ordnung ist. Was machen Sie weiter an Untersuchungen? Als weitere können wir eine EKG durchführen, um die Herzkrankheiten aufzuschließen. Okay. Danach brauchen wir natürlich eine Blutuntersuchung. Im Blut, im Labor können wir die Entzündungsparameter überprüfen und großes Blutbild auch müssen wir gucken. Und Dedima soll man auch das überprüfen. Ach so, wegen der Lungenembolie. Okay, Lungenembolie, ja. Genau. Und was untersuchen Sie noch? Was untersuchen Sie noch im Labor? Herzwerte kann man auch. Ich meine, was anderes? Entzündungsparameter gesagt. Denken Sie mal weg vom Blut. Weg vom Blut? Ja, denken Sie mal woanders hin. nicht nur ans Blut. Also Blut. Ah, okay. Also können wir natürlich eine Sputumuntersuchung durchführen. Genau. Also unter Mikroskopik, und auch brauchen wir eine Kultur-Antibiogramm. Genau. Und möglicherweise auch eine Blutkultur, ne? Genau. Mhm. Blutkultur auch. Und dann können wir auch die Patienten zum Röntgen schicken. Also was erwarten Sie, was da zu sehen ist? Eine Verschattung im Lungen und oder Pleuraerguss kann man auch sehen. Wenn könnte die, auch sein, ja, genau. Mhm. Also Pneumoniezeichen, ja. Genau, Pneumoniezeichen. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Und als weitere Diagnostik kann man auch ein CT-Untersuchung durchführen. Mhm. Und was wäre pulmonologisch noch für eine Untersuchung machbar? Wobei, das würde man sicherlich im Augenblick, so wie es der Frau geht, jetzt nicht unbedingt machen. Bronchoskopie machen? Ja, das wäre noch eine Option. Ja, aber eine Lungenfunktion, denke ich mal, würde man jetzt nicht, würde man jetzt akut nicht machen, oder? Weil es ihr dafür zu schlecht geht, oder? Ja, denke ich auch. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. Mhm. Ja, es ist hiermit aufgeführt, aber so wie ich die Patientin jetzt beschrieben habe, denke ich mal, passt das nicht so gut. Okay, gut. Was wären denn Ihre Therapieoptionen? Okay, als Therapieoption, wenn unser Verdacht bestätigen als Pneumonie, dann können wir direkt die Antibiotherapie geben mit Cephalosporin oder mit Penicillin. Mhm. Kann man auch geben, und Cephalosporin kann man geben, und Quinolon kann man auch geben. Gut, und was würden Sie so als allererste Maßnahme machen? Erstmal muss der Patient stationär aufnehmen, aufgenommen werden. Die Patientin, ne? Hm? Die Patienten. Und natürlich müssen wir die Antikretikum geben als Infusion. Aha. Und Antibiotherapie, und auch kann man auch Inhalation, ja, sie hat auch Atemnotdyspnoe, deswegen können wir auch Sauerstoff geben. Und, genau. Ja. Gut. Und auch mal gucken, den Flüssigkeitshaushalt unter Umständen auffüllen, ne? Ja. Je nachdem, ob die exsikiert ist oder nicht, ne? Ja. Okay. Ja. Dann gucken Sie mal zügig, was aus Ihrer Patientin wird. Halten Sie mich auf dem Laufenden, was an Untersuchungsergebnissen rausgekommen ist. Und dann hoffen wir, dass es der Dame bald wieder besser geht. Alles klar. Ja. Gut. Von mir aus ist nichts dazu zu fügen. Super. Das ist sehr Hat noch jemand irgendwie? Ne? Ein Kommentar, eine Anmerkung, eine Idee, eine Frage zu der Patientin? Keine Frage. Ja? Welche? Keine Frage, er hat gesagt. Ich habe eine Frage. Ich habe keine Frage. Ich habe eine Frage, hallo. Ja? Ich habe eine Frage. Bei Behandlung, welche Antibiotika ist erstes? Sollen wir zuerst Amoxicillin denken oder noch Komplika? Bin ich natürlich raus. Kann ich nicht sagen. Ich habe hier Penicillin oder Clarithromycin, wenn Allergie gegen Penicillin bekannt ist. Also die würden als erste Wahl Penicillin geben. Aber es ist natürlich auch schon älterer Fall. Hm? Übrigens bei den Differentialdiagnosen war hier noch, da war ein ganzer Katalog aufgeführt. Einige hast du gesagt, was nicht dabei war, war ein Verdacht auf ein Bronchialkarzinom. Ja. Und dann Ja, wobei, da hat die eigentlich auch keine Symptome für gezeigt, für einen spontanen Pneumothorax. Aber also das finde ich jetzt ein bisschen exotisch, so wie die Patientin beschrieben wird. Ne? Aber also war hiermit aufgeführt, sagen wir mal so. Natürlich soll man auch Covid denken, ja, in diesem Fall. Ja, klar. Achso, das haben die tatsächlich, hier mit aufgeführt, obwohl das garantiert vor Covid-Zeiten war. Nach Rachen-Nasen-Abstrich. Das ist auch gut. Rasen-Nachen-Abstrich. Oh Mann, ja. Also Rachen-Nasen-Abstrich. Ja, heute würde man das sicherlich ungefähr als erstes machen. Ja. Ja. Gut. Wie hast du dich gefühlt? Ja, das ist gut, glaube ich. Und alles gut, ja, würde ich auch sagen. Okay. Ja. Ich bin ja nicht so in Übung, was Fremdanalysen angeht. War das ungefähr nachvollziehbar? Ja, ja. War okay. Manchmal kommt in Mainz solche Fälle. Deswegen, das war sehr gut für mich. Okay. Heute Abend, ja. Alles klar. Ja, also ich denke mal, du musst überhaupt keine Sorge vor dieser Prüfung haben. Ja? Du hast unheimlich viele Anamnesen selber gemacht. Die waren auch immer alle gut. Und du hast ja auch noch unendlich viele gehört. Mein Gott, wie oft warst du dabei? Ja? Also ich glaube, da kann dir wirklich nicht viel passieren. Ne? Und so ein paar sprachliche Feinheiten, das darf auch mal sein. Und das ist auch ganz charmant. Ja? Also ich finde, das kann man wirklich durchgehen lassen. Ne? Okay? Okay, vielen Dank.